sind Dark Phantom Puls. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Hier sind wieder Fesra und Alelisande. Jetzt habe ich sie weggenommen, ne? Alles gut. Darfst auch Hallo sagen, Fesra. Ehrlich? Oh, hallo. Weil dieses Kindergartenmäßige steht überhaupt nicht drauf. Nicht? Weißt du ja, ne? Ja, du erinnerst mich dann immer wieder dran. Ja, und zwar sehr nachhaltig, ja, schrecklich. Genau. Alles gut. Alles gut, so. Esra, was ist los? Haben wir wieder Feedback gekriegt? Ja, also der Fellow hat gemeint, so von wegen umsonst und vergebens und so weiter. Hast du es mitgekriegt? Ja. Wo ich mich... Fellow? Oh Gott, jetzt hast du ja was gesagt, ne? Kostenlos und umsonst. Genau. Man tastet sich so vor, was die Elli beruflich macht. Da dreht sich bei mir alles um. Kostenlos das ist so ähnlich, und wenn Juristen, ja, genau, das ist so ähnlich, wie wenn Juristen Selbstmord hören. Das können die auch nicht hören. Das ist für die das Allerschlimmste, weil das gibt's gar nicht für die. So, und bei uns umsonst, ja, so, komm, Leute, jetzt raus. Also, bei uns Ökonomen umsonst, ja, gibt es nicht. Nichts ist umsonst auf dieser Welt, ja, weil immer irgendwas mit Kosten verbunden ist, immer ein Aufwand. Der Aufwand, mein lieber Fellow, in deinem Fall wäre gewesen, dass du in die Stadt gefahren wärst. Ja, die Energie, die du aufgewendet hättest, vielleicht musst du ja sogar noch Geld bezahlen. Mhm. Und die Opportunitätskosten und alle jetzt, oh, was ist das denn? Die Leute, die sich damit befassen, denken, ach du Scheiße, jetzt geht's los. Nee, Leute, war ich nicht. Und alle anderen denken, okay, abschalten. Ja gut, passt ja. Abschaltimpuls, alles gut. Ja, passt. Ja. Opportunitätskosten, ihr Lieben, das ist die Geschichte. Man kann ja eine Sache machen, man könnte aber auch was anderes machen in der Zeit. Und das sind immer die Opportunitätskosten, sozusagen, die zweite Wahl. Und die Frage ist immer, wo man mehr Nutzen daraus bekommt. Ja, eindeutigerweise beim Abschaltimpuls hören. Ja, aber seine Frage war ja im Prinzip, fährt er jetzt in die Stadt mit einem ungewissen Ergebnis? Also sprich, ist der Abschaltimpuls da oder nicht? Das wusste er ja nicht. Oder fährt er nicht in die Stadt? Und ja, was kann man so machen als Fellow? Weiß ich nicht. Geht surfen. Oder so. Surfst du? Fellow? Machen doch alle irgendwie in Australien. Geht surfen. Und da weiß er ja hundertprozentig, dass das Ereignis eintritt. Also der Nutzen ist... Oh nee, Leute, nee. Nee, Leute, wenn ich jetzt erstmal anfange, ne, dann rede ich mich da in ökonomische Rage. Das ist nicht gut. So, herzlich willkommen bei N24. In der Ökonomie, ja, genau. Nee, N24, Quatsch. Da gibt es einfach mal so Erstsemester Volkswirtschaftslehre. iTunes U. Nee, das ist das Erstsemester Grundstudium. Ist das Grundstudium? Wo macht man das dann? Ja, doch. Mikroökonomie ist das, ne? Ja, mach Minimax-Prinzip. Alles weiter. Kosten-Nutzen-Analyse. Ja. Ach, das ist super schön, ist das. Leute. Traumhaft. Gut. Das ist total traumhaft, ja. Die meisten Leute, die gucken einen an und fragen sich, wie kann man sowas studieren? Ist ja ekelhaft. Fand ich nicht. So viel dazu. Also, Fellow, nix mit umsonst. Das war höchstens vergebens. War höchstens vergebens, ja. Das ist wieder was ganz anderes. Das hat mit Ökonomie nicht viel zu tun, vergebens. Ja. Ja. Das ist wie billig jetzt wollen wir und preiswert. Wissen, war er... Ja, will ich einen Preis wert. Nein, komm, fang jetzt gar nicht an. Nee. Alles gut. Ich habe übrigens mal, wo war denn das? Ich habe mich auch schon mal ein bisschen geortet. Wir haben uns mal unterhalten über die Frage, darüber philosophiert, ob es gerechtfertigt ist, damals, als das so gehypt worden ist, als du Gold kaufen konntest bei eBay und so, ja. Die ganzen Goldhändler. Mhm. Und dann die Frage, ist das sinnvoll oder nicht, dass das verboten wird? Mhm. Also es ist ja verboten worden von Arnett. Und da hatten wir irgendwo, ich weiß gar nicht wo, im War Tower auch eine heiße Diskussion dazu. Und dann habe ich da von meiner ökonomischen Theorie, also quasi aus Standpunkt bezogen dazu. Ja. Und ich glaube, alle Leute fanden diesen Aufsatz beschissen, bis auf einer. Der hat, glaube ich, BWL studiert oder so, der hat nichts verstanden. Er meinte, er käme sich vor wie im Grundstudium und er ist ganz gut geworden, ja. Siehst du mal. Nice. So, jetzt hören wir aber auf damit. Was ist eigentlich mit Mentos? Ich habe keine Ahnung, der hat zu tun wahrscheinlich. Ja, ne? Ja. Er sagt, er hatte ja so ein Projekt am Hals. Jetzt haben wir aber immer noch nicht diese Lisa-Sache geklärt mit Mentos. Die was? Wahrscheinlich meldet er sich die Lisa-Geschichte. Ich wollte doch wissen, in welcher Beziehung Mentos zu der Lisa steht und seitdem hat er sich nie wieder gemeldet. Ach so. Ja, gut. Vielleicht ist er mit dir durchgebrannt. Ja, meinst du? Ja, könnte sein. Wie hieß denn das damals noch im 19. Jahrhundert? Da sind die doch alle nach Gretna Green oder so durchgebrannt. Das war doch in Schottland. Da konnte man doch heiraten ohne Lizenz oder so, ne? Ja, jetzt guckst du. Das wissen wieder nur Frauen, die irgendwie Jane Austen gelesen haben. Gut, es gibt auch Männer, die Jane Austen lesen, ich weiß. Obwohl, da ist nie jemand durchgebrannt bei Jane Austen. Hm. Ezra guckt mich an, wovon redet sie? Alles gut. Alles gut. Weißt du was? Was denn? Der Henner, der tut mir mal leid. Der Henner tut mir leid. Warum? Das neue PC Games Hardware Heft ist ja rausgekommen. Ja? Steht dick drauf, PC Game Hardware Extended. Ja? Neues Konzept, mehr Inhalt. Ja? Mein Mann freut sich wie Bolle. Mehr Inhalt, richtig dick, alles super und so, ne? Und dann muss irgendjemand, das muss richtig fail-mäßig abgegangen sein. Jedenfalls sind 27 Seiten doppelt in dem Heft. So viel zum Thema mehr Inhalt, Henna, falls du das hören solltest. Oh Gott, der wird schon so viel eingesteckt haben, deswegen, mir tut das richtig leid. Aber Henna, wirklich, eigentlich ist die Idee geil, können wir beim Tower Talk auch mal machen. Einfach mal das Henna-Interview doppelt, also nochmal hinterher, dasselbe Interview. Ja, das macht ja RTL 2 auch immer mit ihren Filmen. Ja. Senden. Und das Geile ist, dass sie halt so groß angekündigt haben, PC Games Hardware, Extended, neues Konzept, mehr Inhalt und die tun mir richtig leid. Da hat die Druckerei bestimmt gepennt. Ja, wahrscheinlich. Also da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich meine, das haben sie sich bestimmt nicht ausgesucht, glaube ich. Aber naja, Mai. Reklamation, alles gut, zurückschicken, neu kriegen, alles gut. Ja. Ja, aber man hat auch schon gesagt, er möchte gerne ein Belegfreiexemplar haben über SSD-Festplatten. Ich glaube, ich muss die beiden mal zusammenbringen. Das wird bestimmt der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Mach mal. Wenn die beiden sich über Festplatten unterhalten, wenn's dann ist gut. Dann steige ich aber aus. Dann, okay. Nee, dann lasse ich die da und dann ist gut. Nach ein paar dann unterhalten Stunden. Wir uns über Macs. Ja. Ja. Ja. Ja. Genau. Genau. Apropos, warum beschäftigt uns das gerade so? Weil das ist mein Mann und ich, nicht Fesra und ich, wir wollen uns einen neuen PC kaufen zu Weihnachten. Und das hat sich irgendwie so aufgeteilt bei uns in der Ehe, dass mein Mann dafür zuständig ist, aber ich mich natürlich einmische, wie Frauen das halt so machen, ne? Und wenn ich mir das so angucke, auf irgendwelchen Seiten, auf denen ich ja sonst noch nie in meinem Leben war, Case King und so, kannte ich überhaupt nicht, ne? Aber egal, jetzt weiß ich Bescheid. Und wenn ich mir das angucke, wie das ganze Peripherie und Gehäuse und so gestylt sind, für Frauen ist da nichts dabei. Du kannst als Frau eigentlich nur Mac kaufen, vom Style her. Ja. Ja. Aber ist halt zum Zocken halt nicht so. Ja, gut. Ich kann dir immer mal ein paar schöne Gehäuse, Seiten mit schönen Gehäusen kann ich dir mal geben. Die wirklich schön aussehen. Nicht so dieses megamäßig Alien-Kram-Gedöns, sondern schöne Gehäuse. Mhm. Ja, die kriegt schon wieder Angst. Wir haben auch ein schönes Gehäuse gefunden, aber ich meine, im Endeffekt ist das so, wir haben ja... Ja, du kriegst schon... Nee, wir haben ja... Also ich nehme mir dann ja... Also wir haben ja noch den alten Rechner, den behalte ich dann, weil Guild Wars macht darauf ja keine Zicken, das läuft ja wunderbar. Und dann ist mir das eigentlich auch egal, was mein Mann da für ein Gehäuse hat. Okay, dann. Kann er sich mal mit den Case-Modern unterhalten, ob man das ein bisschen in Tarnfarbe oder so, aber auf sowas steht er nicht. Nicht? Ja, gut. Vielleicht sollten wir das in so grünen Kunstrasen und dann einen Golfball oben drauf oder so. Das kannst du machen. Oder in den Pinstripes. Das ist schön. Ja, sehr schön. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten, ihr Lieben. Aber auch die Tastaturen, ne? Also, ja. Ja. Gut, ich will jetzt nicht pink haben. Nicht, dass ihr mich jetzt missversteht. Das finde ich ja auch übrigens ganz eklig, dass hier als Frau immer pink angedreht wird. Das ist im Golfen auch so. Das ist widerlich. Da kriegst du pinkfarbene Schläger. Ich sage aber bitte, da gucke ich auf den Schläger. Ja, da wird mir ganz anders, wenn ich das sehe. Und das drehen die dir gnadenlos an. Nur weil du eine Frau bist, ne? Komm da rein und dann so, hier, ja, super. Und hier die neuen Schläger von, die heißen Ping und die in Pink. Und ich so, nee, Leute. Eklig. Da erinnere ich mich an die Handschuh-Episode. Ja, genau. Die war genau so. Oh, und dann soll ich am besten noch mit irgendwelchen Glitzer-Applikationen über dem Golfplatz. Nee. Schön. Ja. Mhm. Ja, ganz toll. Mhm. Nee, also Leute, auf Pink stehe ich nicht. Das habe ich in den 80er Jahren durchgemacht, meine Pink-Phase. Da meine beste Freundin kann da sicherlich aus dem Nähkästchen plaudern. Die kann übrigens gerade nicht reden, ne? Die hat jetzt auch so eine Erkältung wie ich. Ja. Ja, mit der habe ich versucht zu telefonieren. Das haben wir dann nach einer Minute aufgegeben, weil, ja, du weißt ja, wie ich reden konnte. Also sie flüstert angestrengt. Ja. Und ich habe gelacht. Und dann wollte ich nicht monologisieren, habe gesagt, du, ich rufe dich irgendwann mal anders an. Ja, aber meine liebe beste Freundin, die lästert sehr gerne über meine pinkfarbene Zeit oder Phase in den 80ern. Ja, du. Viel schlimmer finde ich die pinke Episoden von irgendwelchen Kerlen, und zwar jetzt. Ja, mit ihren Hemden? Noch nicht mal die Hemden, aber wenn sie wenigstens Hemden tragen würden. Nein, mit ihren Mützen und ihren Schals und ihren Schuhen. Das ist die Hölle. Das ist echt die Hölle. Ich sitze im Eiscafé, also schon war im Sommer. Ich sitze im Eiscafé, ganz relaxed, ganz entspannt. Trinke schön mein Latte Macchiato, kommt da so ein Typ rein mit so einer knallpinken Mütze und ich denke nur so, oh mein Gott. Und dann weißt du, so ein Fashion-Victim mit vollgestylten Haaren und so weiter. Und dann so semi-rocker-mäßig. Also ganz schrecklich. Ja, nee, überhaupt nicht. Gut. Das war Fail. Wir haben einen neuen Mitarbeiter bei uns, ne? Der ist noch relativ jung, also für das Verhältnis unserer Firma, wie alt die sonst so sind. Der ist jünger als ich. Und der ist doch letztens mit einem lila Hemd aufgelaufen. Lila? Also so richtig lila, oder? Ja. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, das kommt auf den Typ an. Wenn das richtig geile männliche Typen sind, dann sieht das gar nicht schlecht aus. Aber die meisten Männer sehen nicht so aus. Sorry, Leute, jetzt mal ehrlich. Ihr seht nicht aus wie Models, das tun wir auch nicht. Also wir Frauen jetzt, die meisten nicht. Ja. Also ich fand so, ja... weglassen können. Also nicht das Hemd weglassen, also ein anderes Hemd, so die Farbe. Lila, der letzte Versuch, du weißt doch, wie es ist. Nein, Lila ist ja jetzt momentan so in, ne? Genau. Das kriegst du als Frau. Oh. Und das sieht so schrecklich aus. Und es sieht so schrecklich aus. Und gerade bei Männern auch. Also dieses, nee, egal. Nee, ist nicht. War gestern in der Stadt und hab mich da mal umgeguckt. Na. Schwierig, ne? Nee, nichts für Fetra. Ja. Mir wollte auch letztens, war ich ja nochmal wieder einkaufen und da habe ich mir nochmal einen neuen Mantel und Bläser gekauft. Und da wollte mir die Verkäuferin auch einen lila Bläser andrehen. Da habe ich die angeguckt, schlecht. Ey. Ja. Das war wieder mit plus eins auf Instant Kill. Ja, ja, gut, Mann. Ich kenne deine Blicke. Ja, ja. Ja, du kennst du. Mhm. Ich weiß auch genau, wie du geguckt hast. Ja. Naja, sie hat die denn auch kennengelernt und okay. Ja. So. Was machen wir heute? Wir reden über Guild Wars, glaube ich. Meinst du? Ach nö. Ja. Ach nee, komm, lass uns weiter über Einkaufen reden. Ach nee. Nicht? Jetzt ist wieder Weihnachten, da musst du Weihnachtsgeschenke kaufen und so. Machst du einen Adventskalender für deine Frau? Nee. Oh. Nö, die kriegt so einen mit, ne? So Schokolade drin halt. Was ziehst du denn jetzt so, die Brutsch? Was soll ich machen? Ja, siehst du, typisch. Was soll ich denn machen? Ja. Mach dir doch mal Gedanken, was Schönes. Ja, okay. Gut. Ja, egal. Ja, ist ja gut. Vielleicht. Wollen wir mal über Klassen reden? Nein, ich möchte jetzt weiter über Adventskalender reden. Also. Was, kriegt dein Mann von dir einen Adventskalender? Ja. Kriegst du einen von ihm? Jedes Jahr. Kriegst du einen, ja. einen von ihm? Echt? Wir okay. teilen uns mal. Hälfte, Hälfte machen wir. Ach so, ja gut, aber das ist ja auch schon wieder getrickst. Eigentlich. Ja. Ja. Wird sonst zu teuer. Okay, Klassen, ja. Eigentlich kann man auch 24 Golfbälle da dran machen, das ist ganz einfach. Okay. Oh Leute, es gibt auch pinkfarbene Golfbälle, ne? Ganz ohne Scheiß. Da habe ich gedacht, ich gucke nicht richtig. Pinkfarbene Golfbälle. Ja. Die heißen Pink Lady. Ja gut, boah. Wie auch sonst. Und weil ich weiß gar nicht, ob die zugelassen sind eigentlich in Turnieren. Und dann gibt es die natürlich auch in Weiß und dann steht halt in Pink Pink Lady drauf. Na okay, alles gut. Es gibt ein einziges, ich nenne es mal Item, das in Pink gut aussieht. Hm? Ein Cadillac. Der alte mit Heckflosse, weißt du? Pink Cadillac. Naja. Doch, sieht geil aus. Kann aber auch nicht jeder fahren. Ich finde das Auto nicht so gut. Hast du meine Filme gesehen? Pink Cadillac? Ich glaube mit Clint Eastwood war der, glaube ich. Hm? Ja? Keine Ahnung. Wir wollen uns aber nicht über Filme unterhalten. Nein, haben wir schon. Wir wollten uns über Klassen unterhalten. Ich hatte ja schon mal angesehen. Wir haben noch ein paar Klassen übrig und wollten uns dann mal wieder über eine Internetseite, nämlich random.org. Ich esse übrigens nebenbei ein bisschen Obst, ihr Lieben, ne? Nicht wundern, aber ich schmatze nicht. Alles gut. Wollten uns da wieder ein Thema zuschachern lassen. Und oh Gott. Wir haben, weil die Assa Derwisch... Ich hab schon ein bisschen Angst. Ja, och, warum? Weil die Assa Derwisch Negro Mönch Para. Das sind die verbleibenden Klassen. Ja, über die wir nochmal reden müssen. Über die wir jetzt echt nochmal reden müssen, sozusagen. Und dementsprechend generiere ich jetzt mal wieder live eine random Nummer. Und das ist die 1. Waldi. Waldi. Das ist schön. Oh, ich habe einen tollen Waldi. Du hast den. Ich habe den schönsten Waldi Thyrias. Ich wollte es gerade sagen. Du hast den schönsten Waldi sogar. Ich habe den allerschönsten, ja. So, jetzt müssen wir nochmal da ganz explizit drauf eingehen, warum, wieso mein Waldi der schönste ist, ne? Ja, mach, oder soll ich? Freust du dich schon, ne? Ganz ruhig. Ja, mach du mal, ihr kann nicht weiter essen. Also, die Ellie hat nämlich teilgenommen an dem Wettbewerb Tyrias Most Wanted Male, das im War Tower immer durchgeführt wird. Und Im Stammtisch und da kann man sich anmelden, kann dann sagen, ich möchte da gerne mitmachen und dann wird dann gewählt und da hat die liebe Ellie mit ihrem Waldi, dem Lan Alisande, teilgenommen und hat dann sogar gewonnen. Dazu auch nochmal ganz offiziell herzlichen Glückwunsch. Ist zwar schon ein bisschen länger her, aber trotzdem. Ja. Genau. Und das war ganz toll. Ich durfte ja mit auf ein Bild drauf. Also mein Ritu. Ja, genau. Also es ist so, ihr Lieben, das ist echt nicht schlecht. Man kann sich da bewerben mit Foto und ich habe gedacht, oh, du hast so schöne Charaktere, bewirbst dich mal. Da ich schon mein Waldi immer so schön fand, der hat ja diese langen Haare, das ist auch ein Thyrier Waldi. Und etwas dunklere Haut haben sie ja alle. Hatte ich ja schon mal gesagt, meine Charaktere sind ja alle ein bisschen dunkelhäutiger, weil ich das schöner finde. Und den fand ich schon immer total schick. Verliebt in meinen eigenen Charakter. Obwohl meine Assassine ist auch schön. Ja, aber egal. Da habe ich gedacht, machst du mal ein Bild, bewirbst du dich mal. Das hatte ich noch, das Bild, das hatte ich irgendwann mal gemacht. Da haben wir Ragnars Menagerie gemacht, glaube ich. Da ist das Bild entstanden. Mhm. Und dann gibt es da eine Jury, Dragonkiller Link, der veranstaltet die ganze Geschichte ja immer. Und die wählen dann aus und dann wurdest du ausgewählt und dann gibt es solche, wie nennt man die denn, solche Auswahlrunden oder wie? Nach einem bestimmten Thema. Also du kriegst ja eine PM und dann kriegst du ein bestimmtes Thema und dazu musst du noch ein Bild machen. So eine Motto-Show zum im Thema. Prinzip. Bitte? So eine Motto-Show im Prinzip. Genau, so eine Motto-Show, genau. Also zum Beispiel war das erste, glaube ich, war Action. Könnt ihr übrigens alle bei GW Characters gucken, ne? Da habe ich auch die Bilder eingestellt bei mir im Album, welche ich dann damals gemacht habe. Und dann war ein Thema war irgendwie Mystery und Godly war ein Thema und ein Thema war halt eben auch Ladykiller. Und da durfte dann deine Ritu auch mit drauf, genau. Da war nämlich ein Haufen Frauen um Lan herum. Genau. Einschließlich seiner Ehefrau, die sieht man da von hinten. Genau, er ist ja verheiratet, stimmt, ja. Genau, der ist sowas von verheiratet. Aber sowas von. Ja. Und hat fremd geküsst. Also, nee. Fast. Er hat so getan, als wenn er küssen genau, würde. So rum. Aber es ist nie zum Kuss gekommen, ihr Lieben. Da möchte ich doch mal ganz klar sagen, da war nichts. Mhm. Und unter Aufsicht sogar. Unter Aufsicht, genau. Ja. Ja, gut. Und ich hatte da einfach mal so mitgemacht. Ich hatte mir gedacht, doch, machst du mal mit. Und dass ich gewinne, hätte ich nie gedacht. Und habe ich gewonnen. Also die letzte, wenn die Finalisten dann da sind, dann entscheiden übrigens die Watchtower-User. Dann nicht mehr die Jury, ne, sondern dann die Watchtower-User. Und die haben gesagt, mein Baldi ist der schönste von allen. Und dann haben wir mit den drei letzten Finalisten, die gut waren, hier mit Tuka und mit Isatru, haben wir dann noch ein Bild gemacht. Und da hat sich Dragonkiller total gefreut drüber. Also als Dankeschön, dass die das ist ja ganz schön aufwendig, so ein Contest zu machen. Man denkt immer, ja, mach's mal eben schnell einen Contest und so. Nee, also wir wissen ja, dass das doch immer ein bisschen aufwendiger ist. Das ist richtig, ja. So, und die Frau von Landi ist total stolz auf ihn. Mhm. Ja gut, das kann ich mir absolut vorstellen. Aber die sagt ja auch, sie hätte nichts anderes erwartet. Ich meine, sie ist halt Mesmerin und sie weiß halt, mit wem sie zusammen ist. Den hat sie nicht ohne Grund geheiratet, den Typen, wirklich. Ja, ist klar. Ja. Da habe ich ja den Vorteil, dass ich bei sowas nicht mitmachen würde. Was? Ja, bei solchen Contests. Ach so. Ich denke schon bei Heirats irgendwas. Ach so, naja, das nicht. Aber bei Contests. Bei solchen Contests, ja. Also erstens mal, weil meine Männerauswahl ja recht gering ist. Und bei den Mädels, nö. Ach, nö. Nö? Nö. Meine Mönchin ist da so ein bisschen schüchtern. Das ist okay. Die würde sich da nicht so präsentieren. Na gut, deine Mesmerin hatten wir ja letztes Mal schon, ne? Ja, meine Mesmerin, ja gut, da würde ich ja von dir nicht mal gewählt werden, weil du die hässlich findest. Richtig. Von daher, meine ganzen Charaktere sind, also ich finde sie schön, aber ich treffe da, glaube ich, nicht so den Geschmack der anderen. Meine Waldine zum Beispiel, die ist vor, ach, schon ein bisschen länger her, wurde sie als hässliche Schlampe tituliert. Fand ich cool. Echt, ist das eine Schlampe? Nö, nicht, aber mich hat einer gefragt, ob ich ihn rushen würde. Ich habe gesagt, nö, ich habe keine Zeit, tut mir leid. Und dann hat er mich angeflüstert und hat gefragt, du Arsch, wie kann man sich auch so eine hässliche Schlampe als Waldi aussuchen? Okay. Ja, siehst du? Ja. Ich werde geliebt. Okay, also deine Waldine ist eine hässliche Schlampe und meiner ist der schönste Mann Tyrias. Genau. Zumindest 2009. Genau. Nächstes Jahr kommt dann ja hoffentlich ein neuer. Ja, mit wem? Kann ich mich ja mit meiner Assamai bewerben dann. Ich wollte gerade sagen, willst du dann verteidigen oder willst du neu? Ach, nochmal mit Lan antreten? Ja, eigentlich müsste man ja den Titel verteidigen. Ach so. Auf die Idee bin ich auch noch gar nicht gekommen. Ja, siehste. Guckst du. Ja. Nee. Ich muss ja sagen, ich habe Lan damals erstellt auf... Oh Gott, wie erkläre ich das denn jetzt? Das ist bestimmt verboten, ne? Wieso? Ja, eigentlich. Mach doch. Ich habe ja einen zweiten Account, der meinem früheren Clanbruder gehört, eigentlich ursprünglich, der aber nicht mehr Guild Wars spielt. Und da habe ich mal so einen Waldi erstellt, der sah aus wie Lan und den fand ich so schön. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dann mache ich den jetzt auch auf meinem richtigen Account. Aber damit wir klarkommen, ich benutze den nicht mehr, den zweiten Account. Weil mir das auch zu blöd ist. Dieses Hin und Her zwischen den Accounts. Ich habe den damals zum Auslagern benutzt von irgendwelchen Sachen. Mache ich auch nicht mehr, braucht man auch nicht mehr. Wir haben jetzt mittlerweile so viel Truhen, Platz und so, dass selbst Frau Elisande mit ihren ganzen Rüstungen Platz hat. Ich kaufe jetzt aber neuerdings total viele Rüstungen für meine Mönchin, ist mir aufgefallen. Warum auch immer. Aber seit die jetzt ihre neue Frisur hatte, habe ich sie auch lieb. Vorher war das ja immer so eine Hassliebe. Ja. Aber wir wollten über Waldis reden. Genau. So, Waldis. Das ist what you see is what you get, ne? Ja, Waldi. Ja, Waldi. Oder nicht? Ja, das ist doch irgendwie genau die Klasse, also die erfüllt total die Erwartung an Waldis, finde ich. Findest du? Boah. Ja. Boah, schon. Also du kannst ihn ja in verschiedenen Varianten spielen. Du kannst ihn ja einmal als Trapper spielen, also das ist ja eine Möglichkeit. Als Toucher. Mhm. Und halt normal als Bogenschütze. Oder als Beastmaster. Die Möglichkeit hast du ja auch noch. Also der Waldi ist. Machen nicht viele. Das machen nicht viele, genau. Was hast du denn für ein Tier? Ich habe diverse Tiere. Also ich sammle die immer und pack die dann in die Menagerie. Ich habe jetzt aktuell. Habe ich, glaube ich, ein Flamingo? Oh, die werden ziemlich groß. Ja, ich weiß. Ja, fand ich schrecklich. So ein kleiner Flamingo wäre ja super gewesen, aber so ein Monster hinter dir, naja. Ich nehme die ja nie mit. Ich nehme die ja nie mit. Ich habe die immer nur so, das ist so Showlaufen. Da habe ich so einen kleinen süßen Flamingo dabei. Das ist ganz putzig eigentlich. Oder den schwarzen Moa hatte ich auch schon. Das Wildschwein ist auch ganz putzig, finde ich. Ja. Und ansonsten. Was ich an Tieren, also diesen Riffschleicher, der gefällt mir so überhaupt nicht. Mhm. Oder auch diesen Klingelbär, das finde ich einfach nur doof. Der Melanthrop-Hirscher, der ist auch nicht so meins. Gut, diese Adler und was es da noch gibt, diese auf dem Boden hopsenden, flugunfähigen, komischen den Phönix? Viecher. Nein, nicht den Phönix, sondern, also da gibt es ja dann auch den Regenbogenphönix, den du ja nur unter bestimmten Voraussetzungen kriegst. Den hatte ich. Ging mir voll auf den Keks, das war vor der Menagerie. Ja. Habe ich mich von dem Ding verabschiedet. Du bist? Warum? Level ging mir auf den Keks. Du bist Level 2? Also im People Know Me? Mit meinem Waldi? Weiß ich nicht. Weil du musst da irgendwie um diesen, also, ach nee, Quatsch, es gibt ja einmal den Phönix und es gibt den Regenbogenphönix. Der Regenbogenphönix ist ja so was ganz Tolles, was du nur kriegst, wenn du eben, also das bekommst du nur in der Halle der Monumente, und zwar wenn du diesen, die Leute kennen mich, also Level 2 bei einer Art große Sache den Titel hast. Und dann kriegst du erst diesen Regenbogenphönix. Aber der ist ja einfach. Den hat man doch fast automatisch, oder nicht? Mein Waldi, der ist mit der Mesmerin unterwegs, und der Spieler, der hinter der Mesmerin ist, der hat jetzt, glaube ich, schon, der hat eine Göttin Untersterblichem, glaube ich, ne, wenn ich das richtig sehe, und er ist dabei, die Mesmerin auch entsprechend Titel zu maxen, wie blöde. Das heißt also, weil ich ja meistens dann mit meiner Frau, die von einem Mann gespielt wird, unterwegs bin, mit dem Waldi, heißt das, du musst immer alles entsprechend machen. So, dann hast du erstmal schon Wächter und Beschützertitel hast du denn sofort. Und die ganzen anderen auch. Dann bist du bei 7. Die ist ziemlich ehrgeizig, die Frau. Ja, gut, mei. Also der Mann. Ja, ja. Die Frau, der Mann, was soll's. Was auch immer. Nö, also ich hab da so, ich wollte die artlose Sache haben, also den Level 1, den wollte ich haben. Der war schön, den hab ich. Alles andere, wenn ich den hab, ist okay. Wenn ich nicht hab, ist auch nicht schlimm. Also von daher, was ich zum Beispiel ganz gerne spiele, ist Interrupt als Waldi. Also ich mach das mit Beastmaster, mag ich auch nicht. Ich spiele da lieber den Interrupt. das macht mir mehr Spaß zu spielen. Was meine Zeit lang sehr populär war, waren die Barrage-Teams, also Sperrfeuergruppen, wo du im Prinzip mit... Ja. Keine Ahnung, wie das war auch hammermäßig. Das war total genial. Also, wir haben als Barrage-Team. Bin ich übrigens immer noch gerne Sperrfeuer, ne? Finde ich auch toll. Habe ich auch sehr oft dabei. Und Wir sind mal durch, na, wie heißt das? Diese dumme Mission, wo du gegen Shiro das erste Mal kämpfst. Wo du durch diese ewigen Horden von diesen komischen, verderbten Tricks, keine Ahnung, durch musst. Auf jeden Fall, wo er dann in dieser Kugel ist, wo du am Schluss gegen diese Konstrukte kämpfen musst. Ja, ich weiß. Und da sind wir als Barrage-Team mal durchgegangen und haben das gemacht. Das war richtig lustig. Mit einem Order-Necro dabei. Da gab's richtig Feuer. Das war richtig genial. Ja, das ist super. Das hat man übrigens, Interrupt hat man ja früher, also damals, als Guild Wars noch Prophecies, andersrum, Prophecies noch Guild Wars hieß, Leute, ich krieg meinen eigenen Spruch echt nicht mehr hin. Da hat man das nicht gespielt. Da war fürs Interrupten war Mesmer zuständig. Ja. Obwohl es mit dem Waldi einfacher geht. Interrupt. Das muss man echt sagen. Ja. Also mit Mesmer, da musst du wirklich richtig üben. Ja, ein Messer musst du üben mit dem Waldi, ja. Aber auch mit dem Waldi musst du das ein bisschen üben. Vor allem bringt es dir überhaupt nichts, wenn du den falschen Bogen dabei hast. Das ist ja auch nochmal so eine Kunst für sich, so die Bögen und was sie langen Bogen können. Genau, dicken langen Bogen genommen. Schnarch. Und dann, hat er schon durchgebracht, den Skill. Genau, und dann versuchen zu interrupten. Das kann nur failen, ja, aber das ist halt klar, weil jeder Bogen halt so seine eigene... Das kann nur failen, ja. Ja, seine eigenen Vor- und Nachteile hat. Ja, also Langbogen hast du halt eine große Reichweite, Kurzbogen ist sehr schnell. Dann hast du mit dem Hornbogen hast du zum Beispiel Rüstungsdurchdringung. Flachbogen, weiß ich gar nicht, was der macht. Aber deswegen, also die Wahl des Bogens ist ja schon sehr, sehr interessant. Und auch einigermaßen wichtig, finde ich. Ja, also ja, ich persönlich finde auch, der Waldi ist auf jetzt der Tanz, ne? Das soll ja eine Windmill sein, wenn ich das richtig sehe. Ja. Das soll ja Breakdance sein. Ja. Was ist da los gewesen, als sie das animiert haben? Ich glaube, das soll eine Windmill sein, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Oder Airflares. Nee, nicht Airflares ist nicht ganz, aber Windmill schon. Egal. Wie auch immer, es ist jedenfalls, sieht scheiße aus. Ganz ehrlich? Genau. Also der männliche Waldi. Was hat die weibliche Waldine? Was macht die noch? Die hat so ein komisch... Weibliche Waldine, weißer Schimmel. Sorry, Leute. Alles die Waldine. Gut. Die Waldine hat so irgendwie das sieht so ein bisschen nuttig aus. Ich krieg's jetzt nicht ganz auf die Reihe, aber die Waldine sieht so seltsam aus. Was macht die denn? Ich erinnere das überhaupt nicht mehr. Ach, ich habe meine Waldine schon ewig nicht mehr tanzen lassen. Ja. Vielleicht nicht ohne Grund. Ja, genau. Wahrscheinlich. Mhm. Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht mehr, aber ich weiß noch, dass er doof aussah, deswegen lasse ich sie nicht tanzen. Das ist, ja. Also von den Tänzen ist ja... Ja gut, aber was... Ist ja immer so das Problem. Ich wollte eigentlich gar nicht auf die Tänze. Ich wollte sagen, die Tänze sind leider nicht so schön, aber die restlichen Emotes, die finde ich super. Beim Kerl. Zum Beispiel, also wir haben uns eigentlich auch noch nie beim Kerl, wir haben uns glaube ich noch nie, ja, bei Frau nicht so, aber beim Kerl, wir haben uns noch nie so richtig über die verschiedenen Emotes unterhalten. Ich finde zum Beispiel, wie der Krieger sitzt, fand ich sehr passend für einen Krieger. Also ich rede jetzt von den Männern. Mhm. Die Frau... Vergiss es. Besonders, besonders toll bei den Kriegerfrauen, bei den Kriegerinnen, finde ich, was ist denn das? Das ist, glaube ich, die habt Achtstellung, wo die da so hängt? Ja, ja. Das ist so dieses, ich hänge mich gerade auf und hänge da. Ja. Was ist das für eine, was ist das denn? Nee, Hab 8 ist das nicht, oder? Nee, Bowhead. Das ist, Bowhead ist das. Bowhead. Genau. Und das ist total schlimm. Das sieht aus wie aufgehängt und hängen lassen. Das ist ganz schrecklich. Ganz, ganz mies. So, aber ich finde, die Krieger, wie die sitzen, also dieses mit dem einen Bein vor, also so halb gekniet, das finde ich super. Das erinnert mich gleich so an Paladin. Da kann man sich vorstellen, da haben sie gleich ihr Schwert quasi griffbereit nach vorne und erinnert mich an Ritter der Tafelrunde. Finde ich gut. So, und das finde ich auch beim Waldi super. Der hockt ja. Genau. Der hockt sich hin und der sieht so super animiert aus, als wenn er jederzeit auf dem Sprung ist. Und das finde ich, sieht richtig geil aus. Das passt total zu ihm. Genauso wie wenn der Waldi eine Vorbereitung macht oder auch Fallen stellt. Die Art und Weise, wie die das machen. Das ist richtig schön animiert. Also ich finde, das passt total. Also dieses Pumpen wie Maikäfer, nee, entschuldige, gefällt mir gar nicht. Also, das ist ja so, die Geister holen, Geister setzen. Dieses so nach vorne und dann, das sieht, ja, ja, das sieht so zweideutig aus, das, nee, tut mir leid. Gefällt mir gar nicht. Okay. Aber wenn die eine Vorbereitung machen, dann hocken sie sich hin mit ihrem Bogen. Ja, auf dem Hintern gefallen. Brandpfeil. Ja. Nee, gar nicht auf dem Hintern gefallen. Das, nein, ach nee, das ist bei den Fallen, wenn sie Fallen machen, dass sie dann, nee, das ist bei, doch, wenn sie Fallen stellen. Wenn sie vorbereiten, dann hocken sie sich hin und sind unten am Boden quasi mit ihrem Bogen zugange. Ja. Und das sieht wirklich gut aus. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Das passt sehr schön. Stimmt. Das ist so dieses, sowieso, dieses also. Ja, genau. Ja, ja, ja. Cool. Genau. Die verbeugen sich auch sehr schön. Ja. Männer zumindest, die verbeugen sich schön. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei den Frauen ist. Das ist ja sowieso, also die Kriegerinnen haben auch ein bisschen so gelost, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich jetzt mal noch drüber nachdenke, die sitzen ja auch total bekloppt. Die sitzen ja wie die Mönchen auch. Die sitzen viel zu locker, überhaupt nicht kriegermäßig. Mhm. Das sind Kriegerleute. Das sind Frauen, die anderen Leuten mal so richtig aufs Maul hauen. Genau. Und die sitzt denn da so hingegossen. Ach ja, guckt so verträumt in die Gegend. Oh, nee. Das sind ja auch bei den Mädels, also ich weiß nicht, wie es bei den Kerlen ist, aber bei den Mädels sind einige Emotes, die gleich sind. Bei verschiedenen Klassen. Ja, viele. Ja, klar. Und das finde ich dann... Die Kriegerinnen sehen aus wie Mönchen. Die sitzen gleich. Genau. Und die Mesmerin und die Edles, glaube ich, die Frauen, die sitzen auch gleich. Die sitzen ja, wie nennt man das denn? Auf ihren Unterschenkeln, ne? Ja, genau. Die grade, knien sich so hin, gerade Rücken, Hände an den Knien. Genau, das passt ja aber auch zum Mesmer. Das sieht schon ein bisschen zickig aus, alles gut. Ganz gerade, ne? Ja. Der Rücken und so, das finde ich okay. Ach nee, Ritus aber, glaube ich, auch. Rito-Franken. Glaube ich. Weiß ich nicht. Die Rito-Männer hocken sich hin wie der Waldi. Ist das nicht so? Und dann denke ich jedes Mal, kannst du jetzt unter den Rock gucken oder nicht? Ja, genau. Kamera drehen. Ah, dunkel, verdammt. Ja, genau. Nein, aber wie gesagt, also ich finde wirklich die Art und Weise, wie die sich hinhocken, finde ich super. Übrigens auch die Nekros sehen super aus, die männlichen Nekros, wenn die sich hinsetzen. Die sitzen ja da wie so ein kleiner verzogener Rotzlöffel und haben keinen Bock. Ja, genau. Die Hände auf den Knien. Genau. Knie aufgestellt und wow, mir geht alles sowas am Hintern vorbei. Ja, Nekro halt, ne? Ja. Nekro, ja. Mein Herr ist sowieso grenzt, ihr könnt mich alle mal. Finde ich eine geile Einstellung. Die kommt so richtig super rüber. Ja, das stimmt. Gefällt mir richtig gut. Und ja, wie gesagt, also Waldi auch. Da gefällen mir die Emotes gut. Und ich finde die Klasse sympathisch. Das hört sich jetzt wieder an wie nett und so, aber ich meine das ganz ernst. Ach, ja. Ich habe irgendwie so ein ganz... für mich sind immer Waldis die Guten. Der Dragon Killer Link, sein Waldi, der hat ja irgendwie... Der ist richtig gestört, ja? Also wenn man sich die Geschichte mal durchliest, okay. Also der ist richtig gestört und der ist auch böse. Ich finde immer, das passt überhaupt nicht zu Waldis. Für mich sind Waldis immer gut, weil die auch mit Melandro natürlich verbunden sind und dadurch mit der Natur und so. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die Grünen von Guild Wars sind, aber... Nee. Greenpeace. Nee. Nee. Das ist bei den Waldis, ja gut, das sind halt so, es hat so halt so was Verwegenes, oder? Also wenn du dir dann so die das sind normalerweise war ja, also in Fantasy-Geschichten war das ja eigentlich immer so eine Elbenklasse oder eine Elfenklasse, das waren ja so die Waldläufer. Und daran orientiert sich das relativ stark, finde ich, so vom Erscheinungsbild her. Gut, sie sind bisschen kofferiger, also sie sind breiter gebaut und muskulös, okay, aber so gerade auch von den Frisuren her. Also aber sehen gut aus, hallo. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass sie schlecht sind. Ihr Lieben, da könnt ihr euch mal Lan mit nacktem Oberkörper angucken. Ich habe nicht gesagt, hallo, dass sie nicht gut aussehen. Kein Wunder, dass er verheiratet ist. wegen dem Oberkörper. Okay. Die sehen spitzenmäßig aus, ja. Ach so. Okay. Wir können uns da auch nochmal drüber unterhalten, über nackte Oberkörper, wenn wir an. Ich finde, unterwäschemäßig hat die Assassine gewonnen. Der Waldi hat ja so eine. Weiß ich auch nicht, was ist das denn eigentlich an? Was hat die Waldine an? So eine Selbststrickbüchse da, ne? Nee, Leder. Ist das Leder? Ja. So geschnürt. Also es ist nicht toll. Richtig, richtig, dass diese geschnürte Geschichte, diese andere Geschichte, die ich meinte, haben Krieger an, ja. Genau. Ja, ja, nee. Schlüpfermäßig. Schlüpper. Schlüppermäßig, genau. Schlüpper. Genau. Und die Messmer haben ja Lila an, da haben wir uns ja schon drüber aufgeregt. Oh. Genau. Die Mönche. Und die Mönchen. Die Elis. Mit ihren Bandagen. Ja, richtig. Und die Elis haben ja. Dieses Spitzen. Das verstehe ich auch nicht. Die haben im Prinzip mehr Unterwäsche an, als sie drüber haben. Genau. Und die siehst das du Das wird ein ewiges Rätsel von Guild Wars bleiben. Die siehst du nicht, nee. Die haben ja eine komplette Corsage an, in Spitze, irgendwie ganz tuffig, so ganz süß. Genau. Weiß. Und wenn sie dann eine Rüstung anziehen, ist die Corsage weg, oder was? Richtig. Ich glaube, die ziehen die dann aus. Meinst du? Kommen wir wieder zu unserer Klebeband-Geschichte. Ja, ja. Oh, da kannst du, glaube ich, nichts mehr drunter ziehen. Ja. Ja. Was spielst du am liebsten? Mit Waldi. Ach so, Waldi-mäßig. Ganz normal, Sperrfeuer. Ich bin da so 0815. Schön mit Vampirsehne? Gott, wenn ich das jetzt wieder sage, dann killen die mich alle. Nee, ich nehme ja immer den Bogen mit nach Style. Okay. Je nachdem, welche Rüstung ich anhabe. Was ja nichts daran ändert, dass du eine Vampirsehne reinmachen könntest. Nee, aber ich habe ein Vermögen ausgegeben, was mich ja heute noch ankotzt für Urgus Langbogen. Wir haben so oft Urgus gemacht. Ja. Und der ist nicht für mich gedroppt. Nie. Und ich wollte den unbedingt haben. Ja. Unbedingt. Und wenn die Ellie unbedingt was haben will, könnt ihr mal meinen Mann fragen, der kennt das Thema auch. Dann muss ich das haben. Und ich krieg auch alles, was ich will. Ja, und dann habe ich einfach mal 100 Platin hingelegt und ich glaube noch, weiß ich nicht, Ektos drauf, ich habe keine Ahnung. Und dann hatte ich meinen Langbogen. Und original diese Scheiße, also sprich der Bogen, ist, ich glaube, ein paar Runs später für mich gedroppt. Ich sage, so viel dazu. Erster Run. So, mittlerweile ist ja Urgusbögen generell inflationär. Ja, die ganzen grünen Sachen. Die droppen, ja, bis der Arzt kommt. Und ich war damals eigentlich, ich hatte mir ja damals gewünscht, ich hatte das schon mal gesagt, ich habe ja alle Urgusbögen natürlich, also die anderen sind ja auch dann regulär für mich gedroppt. Und ich hatte mir ja so sehr gewünscht, dass ich in der Halle der Monumente eben diese Urgusbögen ausstellen kann. Mhm. Unter anderem auch diesen, wie heißt die denn noch? Dieser Rotscale, so heißt doch dieser Drache, den du da hinten in Königsruhe plätten kannst. Mhm. Der hat auch noch einen schönen Bogen. Der sieht auch ganz hübsch aus. Ja, stimmt. Welchen ich auch ganz... Der ist meiner Messmarin gedroppt. Ja. Welchen ich ganz toll finde vom Skin her, ist der Platinbogen. Finde ich echt super. Der ist auch schön, ja. Der ist richtig, den finde ich richtig genial. Das wollte ich da alles schön ausstellen? Geht ja nicht. Ja. Geht nicht. Ja. Gut, gleich beleidigt und nie wieder betreten die Halle, glaube ich, als Waldi. Was soll das? Ja, ist so. Du hast recht. Ja, gut. Ja. Und, ja, und dann hatte ich mir halt mit den Rüstungen, obwohl die Rüstung finde ich ja gar nicht so schlecht, ne, von Waldi, der hat schöne Rüstung. Ja. Ja, sie hat so Rüstung. Das ist auch wenig. Weniger ist mehr, ne, ist bei den Waldis so angesagt. Das noch nicht mal, also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie so die Druidenrüstung oder so nimmst, oder wie sie heißt. Aber was ich so vermisse, also du hast als Waldi hast du die schönsten Rüstungen, du hast lange Mäntel, das habe ich schon mal erzählt, du hast lange Mäntel, die sehen cool aus, die sehen richtig verwegen aus. Mhm. Und dann hast du irgendwie so komische Drachenschuppen, Schlag mich tot, Dinger oder so dieses Mini-Röckchen, was absolut bescheiden aussieht für die Waldine. Das kannst du gerade vergessen. Aber nein, es gibt keine Mäntel. Doch, es gibt einen Mantel. Oder gibt es sogar zwei? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, den einen gibt es, das ist die alte Rüstung. Die hat aber diesen hat dieses komische Armteil, das dann irgendwie so ein Pümpel dran ist. Ja. Das sieht auch schrecklich aus. Also du hast keine. Und den hässlichen Gürtel. Die hat diesen Käfer. Skarabäus da drauf. Genau, diesen Käfergürtel. Und es sieht einfach nicht toll aus. Das ist halt so das Problem. Und deswegen, gut, meine Valine hat ein paar Rüstungen, die hat die Kanter-Rüstung, die so mit Pelz und so. Den haben sie alle, ja. Die ist eigentlich ganz schön, die ziehe ich immer an, wenn ich in irgendwas. Die ist auch so schön von der Farbkombination, schön hell, da gehe ich immer, rein. Ja. Wenn ich irgendwo in die kältere Gebiete gehe, da habe ich die eigentlich immer an. Mhm. Und so diese, die alte Rüstung, das ist so, wenn ich irgendwo anders dahin gehe, das ist ja dann auch mit Bandage. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel sich die Gesichtsmaske mal anzeigen lässt, wenn er draußen ist. Also ja, in der Stadt, Gesicht frei, aber draußen dann Maske an. Ja. Finde ich, passt ich einfach. Auch. Also geheiratet hat man Waldi in der Lindwurmschuppen. Mhm. Das ist ja schon, damals gab es ja nichts anderes. Ja. Die haben ja schon in Prophecies geheiratet. Also wie gesagt, der ist schon lange verheiratet, der Gute. Mhm. Und die fand ich sehr schön. Die ist mittlerweile zerstört worden. Warum? Weil ich keinen Platz hatte. Das waren noch die Zeiten, da hatte man keinen Platz. Und dann haben wir ja lange diskutiert, also wir, das sind in dem Fall seine Frau und ich, beziehungsweise der Spieler und dahinter und ich, was er denn kriegt. Und mal lang hin und her habe ich mich, ich mag das überhaupt gar nicht sagen, haben wir uns dafür entschlossen, die Elite Lachsen zu kaufen. Ja. Die ist aber sehr hübsch, weil die ist mit diesen Schuppen und uns gefiel dann auch gut, da ist ja so eine Schärpe drumherum in Rot. Und dann habe ich also mich überwunden, diese Lachsenpunkte erstmal zu kriegen, damit ich da mit diesen Händlern sprechen kann. Das war für mich schon ganz, ganz schlimm. Und dann musste ich ja auch noch, was ist das, ja, die Ida noch diverse Male haben. Und dann standen wir da bei diesem Rüstungshändler da hinten. Der ist relativ weit hinten. Wie heißt der denn noch? Oh Mensch. Siehst du mal, wie lange ich Rüstungsdatenbank-Daten nicht mehr eingegeben habe. Früher kannte ich die ganzen Händler aber auswendig bei Namen, als ich das gemacht habe. Dann standen wir da und haben im TS Witze gemacht, ja, welche Maske ich kaufen soll. Und immer, ja, kauf dir eine Superior Beast Mastery und super und ja, und da haben wir total drüber gelacht, ne? Leute, ich habe diese Rüstung angelegt und habe festgestellt, ich habe die tatsächlich gekauft. Aus Versehen. Das war mir so peinlich, das habe ich mal gleich gar niemandem erzählt. Heimlich ja die Eatscheiben gefarmt und bin wieder hin und habe mir vernünftige Maske gekauft. Ja, du. Ich habe das mittlerweile meiner Frau gebeichtet, die weiß jetzt Bescheid. Die hat gelacht. Die hat mich ausgelacht. Ja, zu Recht, hätte ich auch gemacht. Wollte ich gerade sagen, du hättest das nicht anders gemacht. Das war so ein Epic-Fail. Aber kennt ihr das, wenn ihr im TS solche Witze macht und nee, macht das nicht, huhu, und alles und alle haben gelacht und ja, Superior Beast Mastery und du schon schön anklicken, kaufe ich, ja. Genau. So wie meine goldenen Runen. Geh los. Da waren wir zusammen unterwegs. Da sagt die auch noch, überlegene Tierbeherrschung. Okay, ich identifiziere das Ding und dachte nur so, ja, gut, danke. Dankeschön, ja, genau. Ja, und da hatte er lieber und diese, die habe ich so gefärbt, die kannst du wirklich so, oh, das dauerte lange, Dion und ich wieder, ne, wir sind ja so zwei Färbeexperten, Stunden, Leute, Stunden können wir die richtige Farbkombination, da bringen wir auch Stunden mit zu. Wir machen immer Screens, schicken die uns dann immer hin und her und dann wird immer diskutiert. Wenn ihr das mit mehreren Leuten macht, also ich meine, ist okay, auf Webspace und so, dann wird das noch länger. Wir haben also Dion, jetzt muss ich mal sagen, wie er heißt Tant, also der Spieler, der die Mesmerin spielt, die mit meinem Waldi verheiratet ist. Und den nenne ich diesen Spieler liebevoll Tantchen und der hat nichts dagegen. Aber der kriegt das halt mit seiner Männlichkeit hin, dass ich ihn Tantchen nenne. Aber ist in Ordnung. Also Tantchen, Dion und ich, wir haben also Stunden damit zugebracht, die richtige Farbmischung für diese Elite-Lachsen zu kriegen. Das hat wirklich ewig gedauert. Und jetzt ist sie lederfarben gefärbt. Und das sieht richtig echt aus. Es gibt so manche Skins, die sehen, je nach Färbung, sieht das aus, als wenn es ein bestimmter Stoff wäre. Mhm. Zum Beispiel bei der Mesmerin, die Elite vornehme, wenn du die in Schwarz färbst, sieht das aus wie Samt. Mhm. Und so ist das mit dieser Elite-Kanter für die männlichen Waldis auch so. Wenn du die in diesem bestimmten Braun, frag mich nicht, wie wir es hingekriegt haben. Ich kann es dir, glaube ich, nicht mehr sagen. Ich glaube, da war auch ein Silber dazwischen oder so. Das sieht aus wie Leder. Sieht richtig gut aus. So, und dann hat meine Frau gesagt, beziehungsweise Tantchen, das wäre ja alles schön und gut, die Elite Lachsen. Aber was macht der gute Mann, wenn er mal auf eine vernünftige Veranstaltung geht, von seinem Bruder oder so? Ja. Da kann er doch nicht mit so einem Ding da aufschlagen. Da muss doch mal was kommen. Ja, jetzt hat er die Deltremor auch noch. Die mit dem langen Mantel. Da, wo du so neidisch drauf bist. Genau. Das ist sozusagen seine Ausgehuniform, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und da hatten wir natürlich das nächste Problem, wie immer bei den Deltremor-Rüstungen, keine Handschuhe dabei. Oder irgendwas fehlt ja immer bei den Deltremor-Dingern. Mhm. Und da die richtigen Handschuhe zu finden, die vom Style her passen und dann die Färbung auch noch und so. Gut. So bringt man halt seine Stunden im Game zu. Ja, genau. Schafft nichts, aber ist online. Was mir auch aufgefallen ist, beim Waldi sehr, sehr wenige Rissrüstungen, die unterwegs sind. Vor allem bei den Frauen. Ja, obwohl die Rissrüstung vom Waldi, Mensch, wenn ich mal richtig Kohle hätte, würde ich mir auch sofort kaufen. Ich finde die super schön. War ich schon immer neidisch. Für den Kern, meinst du? Die finde ich super schön. Für beide. Ich finde die auch für Frauen schön. Ja. Aber für den Kerl finde ich die noch schöner, ja. Ja. Aber vorher muss das Teekesselchen her, ihr wisst ja, für ein Rito. Und dann kommt der Waldi. Das Teekesselchen? Das habe ich nie. Nein, ich kann so viel Geld kann ich gar nicht sparen, weil ich das zwischendurch immer für andere Rüstungen ausgebe. Ja. Das geht nicht. Es gibt übrigens eine Rüstung, und da muss ich leider sagen, es ist wieder die Körsig für den männlichen Waldläufer, wo ich nicht weiß, welcher ernsthafte Waldläufer sich Spitze ans Knie machen würde. Ja. Das ist auch bei ihr. Mit so, ich stell mir mal vor, wie er so Spitze an den Knien, so weiße Klöppelspitze, das ist ja scheinbar richtig teure Spitze, so Brüsseler Spitze oder so, durch das Unterholz robbt. Hm? Nee. Das ist ja aber bei ihr auch so. Bei ihr sieht es ja auch so. Ja, ja. So, ach nee. Also ich habe die Körsig habe ich auch, aber mir gefällt sie nicht. Nicht wirklich, zumindest. Nee, da habe ich gesagt, okay, ich bin mit meinem Herzen Körsig, aber mit der Rüstung nicht. Geht nicht. Ja. So ist es halt. Ja. So ist es halt. Ja, das ist ja so mit manchen Rüstungen, also Körsig-mäßig. Ne? Das ist ja auch mit meiner Mästerin. Beide Körsig, sowohl die Elite als auch die normale, die trage ich nicht. Ja. Ja. Hm. Hast du einen Lieblingsskin von Waffen? Also von den Bögen? Mal abgesehen von Urgot? Ja, doch, ja, Urgot Langbogen. Nur Urgot? Ich meine, alle Leute fragen sich, warum muss man jetzt unbedingt so einen komischen Fahnen-Ast da mit sich rumtragen. Oh, naja. Aber ich finde, das sieht cool aus. Urgots Langbogen besteht offensichtlicherweise aus nahrhaften Wurzelgemüse. Alles gut. Ich finde den auch nicht schlecht. Also meine Waldina hat den auch. Was er auch noch hat, ist der Elfenbeinbogen. Das ist so ein ganz schlichter weißer, sehr dünn. Der sieht ziemlich cool aus. Den Platinbogen, wie gesagt, habe ich noch. Den finde ich auch ganz toll. Welche ich absolut schrecklich finde, sind die Sturmbögen. Ja, die mache ich auch nicht so. Die früher aber ultra begehrt waren, ja. Wie die Chaos-Äxte. Ja, ja. Hattest du dann noch den Sturmbogen? Ja, ja, ja. Die Dinger habe ich immer teuer verkauft, wenn eine gedroppt ist. Die Zodiacus-Bögen sind ganz schön, finde ich. Ja. Den hat aber meine Mesmerin. Ja, gut. Da gibt es ja dieses Hammerbild. Also das finde ich ja sowieso. Und Leute, macht ihr das übrigens auch, macht ihr öfter mal Screens, wenn eure Charaktere im Kampf sind oder in Action. Mhm. Da kommen richtig tolle Bilder bei rum, ne? Ja. Das ist ja alles, das sieht man nicht, weil es so schnell geht. Man sieht gar nicht die Bewegung und wie cool das aussieht. Und da habe ich ein Bild gemacht, da ziehe ich mit so einem Zodiacus-Bogen mit meiner Mesmerin und sie steht da in ihrer Elite-Kanta und das sieht richtig geil aus und extrem sexy, das Bild, ne? Bei Guild Wars Characters könnt ihr es angucken. Das, wo der Rock so hochrutscht. Sie steht aber aufrecht, ne? Ja. Aber das finde ich bei der Ritu sehr cool, weil die sich so reinlegt und den Bogen so quer hält und dann so über den Kopf zieht. Das finde ich sehr geil. Das sieht sehr geil aus, diese Animation, wenn sie so Ski. Ja, aber den Bogen hält sie auch quer. Echt? Guck dir mal das Foto an. Muss ich mal gucken. Also das sie ist, steht halt wirklich richtig cool. Also sie hält den Bogen halt quer und sie steht halt breitbeinig da. Also um den festen Stand zu haben. Und das ist sicherlich richtig, dass dann das Kleidchen nach oben rutscht. Das sieht extrem sexy aus. Ja, mei. Das ist einfach mal Schalen platt machen in Style, ne? Das, ja, gut. Das ist ja sowieso. Also ich finde, also gerade die, die Bogenanimationen sind sehr, sehr schön, auch von verschiedenen Charakteren. Das sind ja eigentlich ja komplett Walli-Waffen, logischerweise, aber ganz, ganz, ganz, ganz tolle Bogenanimationen auch bei anderen Charakteren. Sieht so gut aus. So, wo soll das sein? Ach, Fotoalben. Ah. Ja, alles gut. Im Album. Ja. Ich war gerade verwirrt. Alles gut. Hast du? Ja, okay. I see. Ja. Bei der Rito, sieht gut aus, ne? Ja. So, und da siehst du auch, wenn du jetzt in dieses Actionbild von Lan, da ist er ja und schießt den Bogen ab. Das war übrigens ja auch nicht so. Den Pfeil, der wurde früher nicht animiert. Als Prophecies noch Guild Wars hieß, wenn du da Screens gemacht hast, da war kein Pfeil. Ja. Das haben sie ja später mit irgendeinem Update gemacht, dass auch Pfeile zu sehen waren. Ja, genau. Das war zum Anfang so ein bisschen komisch. Und das sieht jetzt richtig cool aus. Was mir ganz gut gefällt, das habe ich ja gemerkt im Prinzip bei diesem Contest, auch die Bilder von Lan, dass der Waldi immer unheimlich konzentriert guckt. Der hat immer so einen durchdringenden Blick, das gefällt mir super. Und das ist das, was ich meinte. Also du siehst bei vielen, wenn man so Screens macht im Kampf oder in Aktion, dann haben die auch so einen anderen Gesichtsausdruck als sonst, die Charaktere, ja. Also die Klassen. Und das gefällt mir super gut. Ja. Hab das ja schon mal gesagt, auch die, also alle, egal ob das die Assassine ist, die wirklich cool aussieht, oder auch der Derwisch, der, ja gut, ich meine, du siehst nicht so viel, ne, meistens, also ich nicht, ich habe die Altehrwürdige für meinen Derwisch, das heißt, du siehst sein Gesicht fast nicht, aber die ganzen Bewegungen und so, das ist so cool, ja, deswegen muss ich da öfter mal einen Scream machen, Leute. Nein, vollkommen richtig, also wie gesagt, ich finde ja, die Kampfanimationen haben sie echt ziemlich cool gemacht, das kann man nicht anders sagen. Ja. Weil irgendwie, also bei der Rito sieht das irgendwie anders aus. Ich mach mal einen Screen und stelle dir auch mal rein, wenn die Rito schießt, weil die ist so viel weiter nach unten. Also die ist sehr, sehr geduckt, sehr gebückt. Und aber es sieht ziemlich cool aus. Was ich auch ganz cool finde, ist der Pestbogen. Wenn ich Kanta ja nicht schon mag, aber die Pestbögen, die diese Gefallenen da fallen lassen, die sehen ziemlich cool aus. Finde ich. Ja. Richtig bäh. Und das als Vampirbogen rockt. Ja. Das ist schon richtig. Das gefällt mir. Ja. Ja. Ja. Ja, ja gut, aber ich meine, also nochmal zurück zur Klasse an sich. Ich finde, sie spielt sich angenehm. Ist nicht viel Stress. Genau. Also Interrupt, ja, ist richtig, muss ein bisschen üben. Aber sie spielt sich grundsätzlich, spielt die sich wirklich sehr angenehm. Das ist so. Ist nicht schwer, also das ist auch eine gute Anfängerklasse. Ja, gut. Sie hat ja auch eine relativ hohe Rüstung. Also war ja zu Beginn, als es nur Prophecies, also Guild Wars gab, war das ja so die Klasse mit der zweithöchsten Rüstung. Und ja, das war halt so, rein prinzipiell war das schon von Vorteil, wenn du so ein. Das ist so mehr der Allround-Charakter. Also der Prophecies Allround-Charakter, du kannst nah rangehen, du hast Fertigkeiten mit den Fallen und so weiter, wo du auch mal rangehen kannst, du kannst den Gegner blind machen, du kannst aber auch auf Distanz gehen, du kannst ein Tier dabei haben, das war so ein Allround-Package, was für Casual-Gamer sozusagen. Genau, du kannst Geister setzen, die unterstützen. Genau, so als Casual-Gamer ist der Waldi eigentlich recht simpel. Und kannst mit den Fallen unglaublich gut Schaden machen. Ja. Ich bin mal durch die UW mit einem, also getrappt. Ja. Das war schon ganz cool. Wenn du dann so diese paar Fallen gesetzt hast, dann hat es einfach nur BAM. Ist ja so Standard geworden. Trap-Teams waren ja insbesondere in den Tombs. Ja. Da gab es nachher nur noch Trapper-Teams. Ja, ja, genau. Ja, ich bin alleine durch die Da konntest du gar nicht mehr balanced irgendwie gehen, weil. Nee, also, ja, aber ich finde den Valley schon recht angenehm zu spielen. Wie gesagt, so casual für Casual Gamer, also die jetzt sich nicht in so eine Klasse unheimlich reinarbeiten wollen, sondern einfach nur einloggen, spielen, ein bisschen was machen. Dafür ist der Valley eigentlich super. Auch wenn manche Valdis, die ich kennengelernt habe, so ihren Platz nicht kennen. Aber ja gut, das hast du überall. Ja, aber gut, das jammerst du immer. Das ist egal, bei welcher Klasse. Ja. Nö? Ja, doch. Ja, kannst du einfach mal, ja, Punkt. Ja, ja, stimmt, Punkt. Stimmt. Nein, hast du recht. Wobei das beim Valdi halt nicht so schön ist. Die sehen auch übrigens gut aus. Mir gefallen die Valdis. Also die meisten Charaktere, du verzerrst, also irgendwas ist nicht in Ordnung. Hast du nebenbei einen Download, Upload laufen oder irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Kommst manchmal so ein bisschen ackern. Was ist los, Leute? Wir haben manchmal Probleme mit der Internetleitung an sich. Ne? Und dann hören wir uns oder sehen uns auch nur verpixelt. Nee, hören verpixelt geht ja nicht. Wir hören uns verpixelt. Abgehackt. Aber immerhin, das ist besser als letztes Mal. Genau, wir hören uns verpixelt. Wo ist dann immer da, weg, da, weg, so, jetzt weg, zum Beispiel wird Fesra weg. Gerade wieder ein totaler... Mit einem Pixelbrei? Fleischklops. Bildmäßig. Fleischbrei, genau. Das ist dann immer ein bisschen schlecht. Ich meine, das mit dem Bild ist gar nicht so schlimm. Das Schlimme ist eigentlich, dass ich ihn dann zwischendurch nicht verstehe. Wir zucken gerade beide mit den Schultern, kann man nichts machen. Nein, ich krieg da immer gesagt, dass das, was ich erzähle, ist eben uninteressant, von daher. Macht das nichts, wenn man mich nicht versteht. Gut dann. Ja, ne? Ja, aber nicht von unseren Abschaltimpulshörern, ich habe das schon mal gesagt. Ja. Ja. Ja. Genau. Ja. So, aber, was wollte ich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, die Waldis sehen auch gut aus. Die Klasse, die Charaktere, die du machen kannst. Es gibt ja auch diesen einen, das ist, glaube ich, auch ein Prophecy-Waldi, wenn ich mich richtig erinnere, der so dieses alte Gesicht hat. Mhm. Ja. Gefällt mir auch sehr gut. Die Bärte gefallen mir wir nicht. Haben ja relativ, wir haben ja relativ wenige alte Gesichter eigentlich, ne? Als Auswahl. Na gut, das passt ja auch nicht so, finde ich. Wieso denn nicht? So ein bisschen mit Erfahrung? Du meinst, wir müssen alle knackige junge Helden sein, damit wir mit Rurik mithalten können, oder was? Nein, aber sie müssen. Du kannst da keinen dem Aussehen nach 70-jährigen Kerl da hinstellen. Finde ich, passt einfach nicht. Gut, der hat die Erfahrung, gut, der kann das vielleicht leiten, aber der muss da einmal so irgendeinen Berg hochrennen, da ist es rum, du. Das ist nicht gut. Und die Bärte gefallen mir, wie gesagt, nicht. Ja, ich habe, glaube ich, erahnt, was du meintest. Die was? Die Bärte. Die bitte? Bärte. Das ist im Gesicht. Die Bärte. Das Wurzelgemüse. So. Ja, Bärte. Bärte gefallen mir grundsätzlich nicht. Okay. War schon wieder eine Ausnahme impliziert. Ja, wenn ich da an Dennis denke, mit seinem schönen Ziegenbart im Real Life. Dennis. Ja, ja. Assassin's Creed. Ja, hier so. Nee. Der war cool. Ja. Du bist Dennis-Fan, hast du gesagt? Ja, ich finde den, den cool. Oh, hammermäßig, echt. Wie kann man so im Real Life? Aber gut, warum nicht? Ja. Ja. Ja, aber davon abgesehen von den... Nee, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Das, Von den Charakteren, bei den Elona Valdinen, da kannst du dir eine Valdine zusammenstellen und die absolut fast hundertprozentig aussieht wie eine Bekannte von mir, mit der ich früher mal zusammengearbeitet habe. Total geil. Ich hab da so ein bisschen rumgeklickt, wie Nightfall rauskam und hab nur gedacht so, das ist sie doch. Dann habe ich einen Screen gemacht, habe ein Foto rausgeholt und habe dann 100% Match. Total genial. Also richtig krass. Ob die Model war? Ja. Ja. Das ist ganz oft so. Es gibt ja immer so Stereotypen. Die triffst du ja auch sonst immer wieder. Ja. Real life. Also Allerweltsgesichter. Allerweltsgesichter, genau, so ist es. Nee, aber wie gesagt, also Valdi, super klasse. Kann man nicht meckern, ne? Gibt's nicht zu meckern. Spiele ich immer gerne. Ja. Aber Valdi muss ich ja immer, was heißt muss ich ja immer, aber Valdi spiele ich natürlich immer mit Tantchen zusammen, also mit meiner Frau. Mhm. Oh Gott, das, also alleine schon grammatikalisch das vernünftig hinzukriegen, weiß ich nicht, wie das geht. Mit Tantje, meiner Frau. Gut, da muss man natürlich immer im Hinterkopf haben, Tante ist ein Mann. Wir hatten übrigens gerade Hochzeitstag, also im September. Muss mir zwei merken, meine virtuellen Hochzeitstag und mein Real-Life-Hochzeitstag. Ist schon schwierig. Kannst du ja in iCal, kannst du ja verschiedene Dings anlegen. Verschiedene Kalender. Kannst du ja mal reinschreiben. Kommt ja bald noch einer dazu, habe Ja. ich gelesen. Ja gut, und der Wo hast du das gelesen? In meinen Aufzeichnungen. In deinen Aufzeichnungen hast du das gelesen, ja. Ja, ich weiß nicht, musst du mal. Also, ich kann dazu nichts sagen. Du kannst dazu nichts sagen. Das ist ja seine Absicht. Ich kann ja nichts dazu sagen, was in seinem Kopf vorgeht. Ja, du. Da, da, So. da, du weißt, was dazwischen steht. Also von daher alles gut. Zickige Cousinen beispielsweise. Noch zickigere Schwestern. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nur ein Gegner sozusagen. Der große Zerstörer. Genau. Ja. Meinst du, wir verlieren? Genau, Fail A. Verdammt. Ist ja nicht so gut gewesen, ja. Gut, dass es hier nicht sowas wie einen Iron Mode gibt. Genau. Dann wäre tot und nie mehr wiederbeleben, ja. Super. Ach, ich hätte gerne einen Iron Mode. Echt. Ich fand das geil. Für die Leute, die nicht wissen, was Iron Mode war, nochmal eben schnell. Diablo 2, da gab es den Iron Mode. Und das hieß, du hast einen Charakter erstellt im Iron Mode. Und wenn der Charakter verstorben ist, dann ist er auch verstorben. Dann war er weg. War durch, Leute. Nichts mehr mit Wiederbeleben, Wiedergeburt, alles kannst du haken. Der Charakter war denn hin. Und das fand ich ganz gut. Es hat ein Finde ich bisschen. hier jetzt auch. Ich meine, den überlebenden Titel hat man eingeführt. Ne? Im Prinzip ist das sowas wie ein Iron Mode, bloß für Weicheier. Weil du Weichtitel. kannst den Charakter ja weiterspielen. Ja. Ja Und gut. dein Titel ist halt bloß hin. Genau, du kommst halt im Titel nicht weiter. Richtig. Und das ist für mich Iron Mode für Weicheier. Warmduscher. So to speak. Richtig. Also das fand ich ziemlich gut. Weil du spielst mit diesem Charakter, nachdem du ja sonst immer so wie wir ja in Guild Wars auch spielen. Oh ja, hier ist eine schöne Gruppe, das ist super, da hinten ist noch eine Gruppe, nehmen wir die doch mal alle. Oh, jetzt sind wir gewiped. Naja, macht nichts. Nochmal. Genau. Egal. Da spielst du dann doch eher so, ach nö, mal lieber so einen einzelnen Gegner ziehen und so. Wesentlich aufmerksamer. Ja. Ja, aufmerksamer, das möchte ich noch nicht mal, aber vorsichtiger. Da bist du wirklich so Ja, mehr aber auf auch Taktik. aufmerksamer. Mehr auf Oh ja. Taktik. Ja, das ist ja bei uns ja nicht so gegeben. Nicht so Nö. zwangsläufig. Uns ist, eigentlich sind wir alle Kamöter im Herzen, muss ich ehrlich mal sagen. Auch wenn wir immer sagen, Kamöter finden wir nicht gut, aber ich glaube, das ist das Schöne in der Allianz, weil wir eigentlich im Herzen fast alle Kamöter sind, läuft das richtig gut. Ja, gut, du gibst das ja sowieso offen zu. Du sagst ja immer, ich bin für eine gepflegte Keilerei zu haben. Auf geht's rein da. Ja, bin ich ja auch. Ja, finde ich auch immer lustig. So. Ich mach das auch immer. Ich keil mich gerne mit dir. Alles gut. Ja, wir machen das immer den Gegnern. Ja, und trotzdem. Erfolgreich. Ich habe das schon mal gesagt, das ist heute irgendwie, ich weiß nicht, also einem selber kommt das Spiel ja nicht mehr so hart vor. Ja, irgendwie. Und wir hatten ja schon 20 Mal drüber geredet, als Prophecies noch Guild Wars hieß. Da hat man sich total ins Hemd gemacht, Donnerkopf hat man nie hingekriegt. Ich sag mal Genau. 12 Versuche und ich war total entnervt. Und das, wir reden hier von Normal Mode und nichts mit Hard Mode und so. Und das hatte natürlich auch was mit den Skills zu tun, die du hattest und so Ja, weiter, klar. ne? Weil heute habe ich an Skills wirklich. Ich und Consumables, was soll das? Und irgendwelche anderen lustigen Sachen, Buffs. Ich kann da bald in Unterhose rausgehen und da passiert nichts im Hard Mode. Jo. So ist es halt. Mei, was willst du machen? Und das ist so. Finde ich nicht so. Muss jetzt nicht so sein. Ja. ehrlich gesagt. Du hast schon vollkommen recht. Früher war es halt spannend. Und deswegen Iron Mode. Iron Mode, das wäre mal eine Sache. Das wäre echt schön. Mal Martin vorschlagen. Wollen wir es mal dem Martin sagen? Ich würde gerade sagen, mal Martin vorschlagen. Martin, mach mal Iron Mode. Nee, lass mal Iron Mode machen. Das macht ja das Live-Team. Genau. Martin, sag mal, Live-Team, wir wollen Iron Mode. Möchten bitte. Nicht so unverschämt. Okay, Entschuldigung. Lindsay, we want to have Iron Mode, please. Ach, ihr Lieben. So. Haben wir noch was zu Waldi abschließen? Sieht gut aus. Es hat Style, die Klasse. Das ist ja das Wichtigste überhaupt, wisst ihr ja. Spiele ich gerne, ist angenehm zu spielen. Wirst auch immer mitgenommen, also hast nicht irgendwie ein Trauma. Genau. Kannst dir ein schönes Pad mitnehmen. Ich habe übrigens einen weißen Tiger. Weißen Tiger. Ja. Oh, Tiger. Ja. Genau, und der heißt. Oh. Jetzt habe ich den Namen von meinem eigenen Pad vergessen. Ja. Ah, so, okay. Warte mal eben, wie heißt der denn? Das gibt's doch gar nicht. Irgendwas angelehnt auch an Rad der Zeit. Das, die Leute, die Rad der Zeit kennen, die haben ja schon gemerkt, dass meine ganzen Namen von meinen Charakteren, einschließlich mein Online-Name, ja aus Rad der Zeit kommt. Und deswegen, ey, wir reichen das einfach nächste Woche nach. Was hältst du davon? Ja. Ja. Können wir machen. Wäre doch mal eine Idee. Wie hieß das alte Königreich, ihr Lieben? Rad der Zeit. Land Mandragoran. Tja, ich zucke auch gerade mit den Schultern. Ihr wisst ja, Gedächtnis wie ein Sieb. Alles gut. Ich weiß noch nicht mal, wie mein eigenes Pet heißt. Egal. Schöner weißer T-Shirt. Ganz, ganz hübsch. Schöner weißer T-Shirt, genau. T-Shirt. Den T-Shirt wollte ich unbedingt haben. Ich hatte viele Pets zwischendurch und die gefielen mir alle nicht. Wisst ihr, Style und so. Ja. Ja, aber das ist mit den Pets ist wirklich schwierig. Mit den, also ich finde die auch teilweise einfach nicht schön. Nee. Den Kranich der Tiger und so, der müsste ja auch erst denn von meiner Frau freigegeben werden, das Pet an sich. Ja, klar. Gut. Ja. Ich habe mal einen Kranich. Also die ist eisenhart. Der Kranich war auch ganz schön. Die sind ja, ja, okay. Der wurde auch nicht so groß wie der Flamingo. Aber ich. So groß, den hatte ich auch mal. Flamingo erinnert mich immer an Christopher Cross. Kennt den noch irgendjemand? Christopher Cross? Da gab es doch diese LP. Grün. Das Cover-LP, was ist das denn? Oh. Das sind doch die Schallplatten. Ja, ja, ja. Und da war diese Flamingos drauf. Ach, ja. Und ich muss immer an Christopher Cross denken. Ride Like the Wind. Hieß das nicht so? Ja. Das Lied von dem damals? Ich glaube. Ja. Ja. Ach, super, Christopher Cross. Alle so, Vielleicht gibt's das bei YouTube, muss man mal gucken. Ich glaube nicht. Bestimmt. History Channel eher. History Channel. Ja. So. Feedback. So. Feedback. Oh, jetzt aber hier antreten. Feedback. Genau. Hier, Jungs, Feedback, auf geht's. Unter. Mädels. Jungs, Mädels, alle miteinander. Feedback unter. Unter www.abschaltimpuls.fessra.com. Ja. Oder? Oder in der Interessengruppe im Watower, watower.de. Da gibt es eine Interessengruppe, die heißt Abschaltimpuls. Genau. Und das ist die Geschichte, die kostenlos ist. Aber nicht umsonst. Sozusagen. Oder in den, oder im Watower-Forum, unter dem jeweiligen Eintrag zur jeweiligen Sendung im Thread dazu. In der Kreativecke. In Tonspuren. In der Medienecke. In der Medienecke. In den Tonspuren, genau. Ich stelle mir das immer vor, Kreativecke und dann eine Medienecke. Wie kann ich mir das räumlich vorstellen? Eine Ecke in der anderen, verschachtelt. Sozusagen. Habt ihr da ein bisschen, sag ich mal, kleine Logiklücke? Ich habe das nicht erstellt. Wir müssen uns manchmal noch über die Architektur im War Tower unterhalten. Ja, das können wir machen. Wir können mal. Der wird wahrscheinlich sagen, was habt ihr denn für Probleme? Macht doch nichts. Richtig. Wir können uns mal über Interna unterhalten. Nee, das dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht? Da haben wir eine Non-Disclosure-Erklärung unterschrieben mit Blut. Ich nicht. Ich erzähl alles. Das gehört sich nicht, sonst geht's gleich wieder los im Intern. Wer hat da was ausgeplaudert? Ja. Ich habe noch nie was ausgeplaudert, aber es ist mal passiert. Warst du da schon da? Ja. Da ging's hoch, Mann, da ging's richtig ab. Da ging's hoch her. Da ging's richtig ab. Alte Kanone. Ich habe gedacht, jetzt kommt der Rohrstock raus, antanzen und wer jetzt hier nicht sofort sagt, wer es gewesen ist, dann kriegen alle Haue. Genau. Mhm. Und im Endeffekt, so war das. Und im Endeffekt kam's doch nicht raus. Nee. Ja gut, aber man hat den Kreis der Verdächtigen ja stark eingeengt. Ja. Also man hatte da schon, wusste schon, wo er es war. Ja, wobei wir ja sowieso wahrscheinlich dann prädestiniert dafür sind als Verdächtige. Ich glaube, die... Jetzt meinst du, in Zukunft? Ja. Wenn jetzt irgendwas passieren würde... Weil wir hier einen Abschaltimpuls haben. Damals, da kannten wir uns ja in dem Sinne nicht, da waren wir nur Kollegen, da haben wir nicht miteinander geredet. Genau. Nein, weil wir sowieso doch, wir sind doch eh so die Querulanten. Moderatoren rede ich nicht. Ach so, naja, aber das Image möchtest du jetzt auch gerne pflegen. Ja, das, ja. Ich sage ja nicht, dass ich mir nicht da drin, dass ich mir nicht da drin nicht gefalle. Aber. Das war zweimal nicht. Du gefällst dir da sehr gut drin, ja? Ja, genau. Doppelte Verneinung halt. Mhm. Mhm. Ja. Komm, ganz ehrlich, wir sind schon so ein bisschen. Was denn? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wenn du jetzt mal Tower Talk anhörst, dann sind wir total Mainstream und bringen den Watchtower inhaltlich nach vorne. Das hört sich jetzt total nach Fisch an. Also sprich, das stinkt jetzt nach Fisch von wegen Selbstbeweihräucherung und so. Nee, aber das Thema, oh Gott, ist das eigentlich jetzt interessant noch für die Leute? Nö, hören auf. Nee, wir hören jetzt auf. Wir wollen jetzt mal nicht erzählen, strategische Ausrichtung und so weiter, das ist auch egal. Ne? Sowas können wir uns mit unserem Chef unterhalten, mit dem Savage. Machen wir mal. Ja. Muss man mit meinem. Genau. Ich arrangiere mich jetzt mal mit meinem Kabel. Willst du noch Tschüss sagen? Ja, klar, will ich Tschüss sagen. Ihr Lieben, wir freuen uns auf euer Feedback, wie immer, ganz doll. Genau. Und antworten die Mentos, wir vermissen dich. Tun wir. Was ist los? Ist da Stress oder was? Sag mal kurz, mach mal Piep. Genau. Mentos, mach mal Piep. Mach mal Piep. Und. Genau. Von Crimson hören wir auch nichts mehr. Ja. Mage hat, ich vermisse die dann hat richtig. Auch schon lange nichts mehr geschrieben. Mal so kurz. Mal. Ja, Mage ist ja irgendwie, Mage meint ja auch, er hat Stress. Die haben alle Stress. Die haben alle Stress. Leute. Ja. Ich auch. Du auch. Nützt nichts. Ja. Ja, du demnächst erst recht. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ja, ich auch. Mein Lieber. Ja, wenn wir hinkriegen. So, Leute. Jetzt haben wir. Ich gehe jetzt raus, Waldi-mäßig. Also raus aus dem Haus. Raus aus dem Haus, Waldi-mäßig. Und das nächste Mal erklären. In den Wald. In den Wald. Und das nächste Mal erklären wir dann auch, was es mit Poison Ellie auf sich hat. Ach stimmt, haben wir total vergessen. Ja. Ist mir dann auch aufgefallen, dass wir es eigentlich gar nicht gesagt haben. Nö, haben wir nicht gesagt. Eigentlich wollte ich euch mit Hallo, hier ist Poison Ellie begrüßen. Ja, das ist so. Egal, zu spät. Nicht hingekriegt. Yeah. It's too late. Genau. Nee, oh Gott, ich wollte nicht singen. Nicht Sing sein. Ich, macht's gut. Macht's gut. Ich erwürg mich jetzt. Bis dann. Tschüss.